seien die Götter für jenen holden Trank. Am Abend macht er heiter und am nächsten Morgen krank. Am Mittag in die Sonne und des Tages heller Schein verwandelt goldenen Honig in ganz besonderen Wein. Deine Zunge und macht dein Herz ganz leicht. Er macht die Frauen schöner und benebelt deinen Geist. Er lässt die Sinne tanzen und nie hast du ihn satt. Und keiner wird dies leugnen, den je gekostet hat. Für den Gaumen des Honigs süßer Tau, eine Freude für die Augen, ob golden oder braun, eine Freude für die Seele des Genusses Blütezeit. Doch wehe dem, der frönet, allein der Trunkenheit. Hey, hey, hey, hey, hey. Mannen, stimme deinen unseren Sang, lass die Trunkenheit vergehen, doch nicht unser Liederklang.